Wie es aber geschah, dass wir uns von ihnen losgerissen und gelichtet hatten, segelten wir geradezu auf Kos, am folgenden Tage aber auf Rhodos und von da nach Patara. Und da wir da selbst ein Schiff fanden, das nach Phoenike ging, bestiegen wir es und segelten ab. Nachdem wir Kypros in Sicht bekommen und links gelassen, hielten wir auf Syria und gelangten nach Tyros, denn dahin hatte das Schiff seine Ladung abzugeben. Wir aber suchten die Jünger auf und blieben da selbst 7 Tage, und sie rieten dem Paulus durch den Geist, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Als es aber kam, dass wir mit unserer Zeit fertig waren, machten wir uns auf und zogen ab, wobei uns alle das Geleite gaben samt Weib und Kind, bis vor die Stadt hinaus und am Strande beugten wir die Knie und beteten, dann umarmten wir einander, und wir bestiegen das Schiff, jene aber gingen heim. Wir aber vollendeten unsere Fahrt von Tyros ab und kamen nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tage aber zogen wir ab und gingen nach Caesarea und traten in das Haus des Evangelisten Philippus, eines von den 7, und blieben bei demselben. Dieser hatte aber 4 jungfräuliche Töchter, welche weissagten. Da wir aber mehrere Tage verweilten, kam ein Prophet von Judäa mit Namen Agabus herab und besuchte uns. Der nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hand der Heiden ausliefern. Wie wir aber das vernahmen, drangen wir sowohl als die vom Orte in ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Hierauf antwortete Paulus, was treibt ihr, so zu weinen und mir das Herz zu brechen? Ich bin bereit, nicht bloß mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich nicht bereden ließ, so gaben wir Ruhe und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns fertig und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch von den Jüngern von Caesarea mit uns und führten uns zur Herberge bei einem gewissen Nasen, einem Kyprier und alten Jünger. Da wir aber in Jerusalem angekommen, empfingen uns die Brüder mit Freuden. Und am Tage darauf ging Paulus mit uns zu Jakobus, und die sämtlichen Ältesten fanden sich ein. Und er begrüßte sie und berichtete ihnen alles im Einzelnen, was Gott bei den Heiden durch seinen Dienst gewirkt. Sie aber, als sie es hörten, priesen Gott und sprachen zu ihm, du schaust, Bruder, wie viel Myriaden von Gläubigen unter den Juden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Sie haben sich aber über dich berichten lassen, dass du über all die Juden in der Heidenwelt den Abfall von Moses lehrest und anweisest, ihre Kinder nicht zu beschneiden und die Sitten nicht zu beobachten. Was ist nun zu machen? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. So tue denn, was wir dir sagen. Wir haben da 4 Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Die nimm, und lass dich mit ihnen reinigen, und wende die Kosten auf für sie, dass sie sich das Haupt scheren lassen können, so wird jedermann einsehen, dass es nichts mit dem ist, wovon sie in Betreff deiner berichtet wurden, und dass vielmehr auch du selbst in Beobachtung des Gesetzes wandelst. Was aber die Heiden betrifft, die gläubig geworden sind, so haben wir die Anordnung getroffen, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, Blut, Ersticktem und Unzucht. Da übernahm Paulus die Männer am folgenden Tag und nachdem er sich mit ihnen der Reinigung unterworfen, ging er in den Tempel und zeigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, nämlich bis zur Darbringung des Opfers für einen jeden von ihnen. Wie es aber daran war, dass die 7 Tage zu Ende gingen, brachten die Juden von Asia, welche ihn im Tempel sahen, alles Volk in Aufruhr und legten Hand an ihn und riefen, ihr israelitische Männer, zu Hilfe! Das ist der Mensch, der allerorten jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte, und dazu hat er auch noch Griechen in das Heiligtum hereingebracht und diese geweihte Stätte entweiht. Sie hatten nämlich vorher den Ephesier Trophimus bei ihm in der Stadt gesehen und meinten, Paulus habe diesen in den Tempel gebracht. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie griffen den Paulus und zogen ihn aus dem Tempel heraus und die Türen wurden sofort geschlossen. Schon gingen sie darauf aus, ihn zu töten, als die Kunde zu dem Obersten der Kohorte hinaufkam, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und eilte herab zu ihnen. Da sie aber den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Hierauf trat der Oberst herzu, bemächtigte sich seiner, hieß ihn mit 2 Ketten binden und erkundigte sich, wer er sei und was er getan. Es rief aber alles durcheinander in der Masse, und weil er des Lärmens wegen nicht sicher erfahren konnte, hieß er ihn in die Burg bringen. Als er aber auf der Treppe war, kam es dazu, dass ihn die Soldaten trugen, wegen des Andrangs des Volkes, denn der Volkshaufe zog mit, unter dem Geschrei, fort mit ihm. Und da er in die Burg hineingeführt werden sollte, sprach Paulus zu dem Obersten: Darf ich etwas zu dir sagen? Der aber antwortete: Du verstehst Griechisch? Da bist du wohl nicht der Ägypter, der kürzlich die 4000 Mann Sikarier aufwiegelte und in die Wüste führte? Paulus aber sprach: Ich bin ein Jude, von Tarsus in Kilikia, Bürger dieser ansehnlichen Stadt, ich bitte dich aber, gestatte mir zum Volke zu reden. Da er es gewährte, stellte sich Paulus auf die Treppe und winkte dem Volke mit der Hand, als es dann ganz stille geworden war, redete er sie auf Hebräisch also an.